Erster, wenn alle diese Dinge, der Segen und der Fluch, die ich dir gesagt habe, eintreten und du unter den Völkern bist, wohin Jahwe, dein Gott, dich vertrieben hat, und du darüber nachdenkst. Zweiter, und du und deine Kinder von ganzem Herzen und ganzer Seele zu Jahwe, deinem Gott, zurückkehrt und seiner Stimme gehorcht, in allem, was ich euch heute befehle. Dritter, dann wird Jahwe, dein Gott, dein Schicksal ändern und Mitleid mit dir haben. Er wird dich wieder aus allen Völkern sammeln, unter die Jahwe, dein Gott, dich zerstreut hat. Vierter, auch wenn deine verstreuten Leute am Ende der Welt sind, wird Jahwe, dein Gott, dich von dort sammeln und dich zurückholen. Fünfter, Jahwe, dein Gott, wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben, damit du es besitzt. Er wird dich glücklich machen und dir mehr Nachkommen geben, als deine Väter hatten. Sechster, Jahwe, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen ändern, damit du Jahwe, deinen Gott, von ganzem Herzen und ganzer Seele liebst, damit du lebst. Siebter, Jahwe, dein Gott, wird alle diese Flüche auf deine Feinde und auf diejenigen legen, die dich gehasst und verfolgt haben. Achter, du aber wirst wieder auf die Stimme Jahwes hören und alle seine Gebote befolgen, die ich dir heute gebe. Neunter, Jahwe, dein Gott, wird dir viel Gutes geben bei allem, was du tust, viele Kinder, viel Vieh und reiche Ernte von deinem Land. Denn Jahwe wird sich wieder über dich freuen und dir Gutes tun, so wie er sich über deine Väter gefreut hat. Zehnter, dies wird geschehen, wenn du der Stimme Jahwes, deines Gottes, gehorchst und seine Gebote und Regeln befolgst, die in diesem Gesetzbuch stehen. Es geschieht, wenn du von ganzem Herzen und ganzer Seele zu Jahwe, deinem Gott, zurückkehrst. Elfter, denn dieses Gebot, das ich dir heute gebe, ist nicht zu schwer für dich und nicht unerreichbar. Zwölfter, es ist nicht im Himmel, so dass du sagen könntest, wer steigt für uns in den Himmel, um es uns zu holen und uns zu sagen, damit wir es tun können. Dreizehnter, es ist auch nicht jenseits des Meeres, so dass du sagen könntest, wer fährt für uns über das Meer, um es uns zu holen und uns zu sagen, damit wir es tun können. Vierzehnter, das Wort ist dir aber sehr nah. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen, so dass du es tun kannst. Fünfzehnter, sieh, ich habe dir heute das Leben und das Gute, den Tod und das Unglück vorgestellt. Sechzehnter, wenn du den Geboten Jahwes, deines Gottes, gehorchst, die ich dir heute gebe, indem du Jahwe, deinen Gott, liebst, seinen Wegen folgst und seine Gebote, Regeln und Gesetze hältst, dann wirst du leben und dich vermehren. Jahwe, dein Gott, wird dich in dem Land segnen, in das du gehst, um es zu besitzen. Siebzehnter, wenn sich aber dein Herz abwendet und du ungehorsam bist, so dass du dich verführen lässt, andere Götter anzubeten und ihnen zu dienen. Achtzehnter, dann sage ich euch heute, ihr werdet sicher zugrunde gehen. Ihr werdet kein langes Leben in dem Land haben, in das ihr über den Jordan zieht, um es zu besitzen. Neunzehnter, ich rufe heute Himmel und Erde als Zeugen gegen euch auf, dass ich dir Leben und Tod, Segen und Fluch vorgestellt habe. Wähle also das Leben, damit du und deine Nachkommen leben könnt. Zwanzigster, liebe Jahwe, deinen Gott, gehorche seiner Stimme und halte dich an ihn. Denn davon hängt dein Leben und ein langes Leben ab, damit du in dem Land bleibst, das Jahwe deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen hat.